Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lästerschwestern. Und ich möchte euch hier gleich sagen, heute räume ich hier auf. Mir wurde nämlich vorhin schon geraten, Robin und ich haben nämlich Beef. Robin schläft nämlich in letzter Zeit nicht. Ach so, und, ja, das stimmt. Weil er überarbeitet ist. Und weil ich das gehört habe, zum Beispiel bei den besten Freundinnen, die ja immer bei uns sind, die einfach ihre persönlichen Probleme auch gerne mal im Podcast besprechen, packen wir heute hier alles auf den Tisch. Robin, was ist los? Warum hast du so wenig Zeit in letzter Zeit? Weil ich tatsächlich Videos gedreht habe für meinen Kanal. Ja. Das erste Mal seit 5 Monaten. Ich glaube, fast schon 6, ja. Aber es kommt tatsächlich heute. Also gestern. Ich glaube heute. Also du willst diesen Podcast heute noch schneiden? Ich schlafe nicht. Ich habe tatsächlich die letzten 3-4 Tage nachts immer nur 4 Stunden geschlafen, weil ich quasi bis Mitternacht gearbeitet habe oder teilweise länger und dann um 4 wieder aufgestanden bin, um, bevor die Leute wieder ins Büro kommen, noch arbeiten zu können. Aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf das Video, was dabei rausgekommen ist. Ich habe mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen zur Europawahl vier Videos gemacht. Das erste ist jetzt online, die anderen kommen jetzt noch die nächsten 2 Wochen. Ich bin sehr stolz darauf, weil wir es wirklich aufwendig gemacht haben und ich ein Format ausprobieren konnte, was ich schon immer machen wollte, nämlich so ein One-Take-Format. Also quasi in einem Take physisch in einem Raum beim Laufen geil Sachen erklären und so. Hatte ich Lust drauf und konnte ich endlich machen und jetzt ist es da. Also wer Bock hat, kann sich es angucken. Ja. Und ich schlafe dann nach der Europawahl. Dann sind die Videos fertig. Dann kann ich echt wieder schlafen. Ja, bis dahin werde ich dann halt einfach dafür sorgen, dass ich Themen raussuche für den Podcast, beziehungsweise dass ich mich so ein bisschen damit beschäftige. Und es gab diese Woche wieder wahnsinnig viel zu beschäftigen. Ja. Ich habe mich öffentlich bei Twitter schon fremdgeekelt für Katja Krasavice. Warum, sagen wir gleich. Dann war, glaube ich, der größte Beauty-Beef, der jemals existiert hat. Also jemand hat über 2 Millionen Abonnenten innerhalb von wenigen Tagen verloren. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja, noch ein anderer YouTuber, der ebenfalls quasi seinen Support, seine Community verloren hat. Andere YouTuber in Deutschland haben aufgehört oder angekündigt, dass sie aufhören. Und jemand, von dem ich finde, und das sollte gleich unser erstes Thema sein, er sollte viel mehr Follower verlieren, ist Herr Newstime, unser Newstime der Woche. Ja, wir haben auch da können wir jetzt mittlerweile fast eine Rubrik machen. Denn der macht fleißig weiter mit dem, was wir von ihm kennen, nämlich Videos über den Drachenlord. Also wenn es sonst nichts abzuholen gibt, dann echauffiert man sich halt über den. Wir haben das Thema hier schon häufig gehabt. Aber es hört nicht auf. Es ist einfach so. Es hört einfach nicht auf. Der Drachenlord wird ja auch nicht, der hat ja jetzt mittlerweile das Streaming-Verbot. Und was man sagen muss, er hat sich eine sehr, was will man sagen, also eine Ersatzbeschäftigung geholt, die natürlich förmlich danach schreit, dass die Hater, wie er sie selber nennt, sich weiter auf ihn einschießen. Er dreht jetzt wirklich seine kleinen Pornos auf. Ich glaube, hat er nicht auf Pornhub einen Kanal oder so? Irgendwo lädt er das hoch. Und da echauffiert sich besonders Herr Newstime darüber, denn wo Sex in der Luft liegt, da ist Herr Newstime nicht weit, zumindest. Da sind die Klicks nicht weit. Denn jetzt hat Drachenlord hat wohl ein Video mit einer Gummipuppe gemacht. Und das war Herr Newstime ein ganzes journalistisch hochwertig faktenbasiertes Video wert. Ja. Timo Wölken hatte das getwittert aus der Morgenpost oder sowas. So ein Ausschnitt, wer sind die politisch einflussreichsten Twitter-Accounts? Und Herr Newstime war irgendwie auf Platz 3. Wegen Tweets zu Artikel 13. Rezo war da auch dabei, also ein paar andere YouTuber auch noch. Herr Newstime war ganz weit oben dabei. Und das finde ich halt so schade. Also auf der einen Seite hast du das und auf der anderen Seite dann, Drachenlord hat eine Gummipuppe. Und dann hat er mir seinen Mittelfinger gezeigt. Und jetzt mache ich da noch mal ein extra Video zu. Weil das war nämlich dann das Nächste. Herr Drachenlord hat dann noch mal ein Video, noch mal irgendwie darauf reagiert, auf dieses Video. Und dazu kam und das weiß der Newstime ja auch, weil das der Drachenlord in der Vergangenheit immer gemacht hat. Ja, und da gibt es natürlich noch mal ein Video, weil der Drachenlord hat ihm den Mittelfinger gezeigt. Also muss man noch mal ein Video hochladen, wo man sich dazu rechtfertigt, warum er das ist einfach, es ist so ein Kindergarten, das ist so schlimm, weil er einfach nicht versteht, dass er gießt ja die ganze Zeit Öl ins Feuer. Das ist halt einfach, also dieser Typ und das, was er macht, ist einfach nur Schmutz. Ich kann das gar nicht mehr anders sagen. Also er macht das auf der einen Seite ganz aus purem Kalkül Inhalte um diesen, ne, um Herrn, den Drachenlord zu stricken und sich zu echauffieren, macht es dann aber auch so, weil er ja weiß, wie der Drachenlord reagiert, sagt er in seinem Video jetzt, in seiner Videoantwort, ich werde auf die Beleidigungen nicht eingehen. Dabei hat er ihn selber auf Twitter beleidigt. Also er schreibt, ja, ich habe gehört, der Drachenlord zeigt mir seinen Mittelfinger, aber vielleicht war es auch was ganz anderes, um quasi auf seine Nackedei-Sachen anzuschauen. Ach so, ich hatte so verstanden, dass er meint, seine Hand ist so dick, man kann nicht verstehen, welcher Finger der Mittelfinger ist. Nee, ich glaube, es ging eher darum, dass er das mit dem Penis verwechseln könnte, weil man ja ihn häufiger jetzt mittlerweile nackt sieht. Finde ich beides. Beides uncool. Und dann wiederholt sagt er dann, ja, das wäre ja eine faktenbasierte, recherchierte News. Und wenn der Drachenlord so einen Scheiß macht, dann darf er sich ja nicht aufregen. Das Ding ist, was er nicht versteht, das ist so wie die Waffenhändler, die Merchants of Death, die sich auch hinstellen und sagen, Moment, ich habe die Waffe nicht hergestellt und ich habe sie auch nicht abgefeuert, also dürft ihr auf mich nicht böse sein. Ja, das ist ja in dem Fall immer wieder so, dass der Newstime derjenige ist, der das verbreitet. Und ich persönlich muss auch sagen, soll der Drachenlord doch Videos drehen, wie er will. Er ist nicht der Erste, der Porno-Videos dreht. Und meiner Ansicht nach gibt es daran nichts Verwerfliches, nichts Problematisches. Es ist in seinem Fall sicherlich eine Sache, eine Wahl, die man in Frage stellen kann, weil er eben schon so in der Öffentlichkeit steht und nicht die stabilste Persönlichkeit hat. Aber dann extra ein Video darüber zu machen und sich immer wieder als Journalist zu schimpfen, ich kriege das Kotzen, Robin. Aber jedes Mal. Ich glaube, was mich irritiert, ist nicht, dass er es immer und immer wieder macht, weil da habe ich jetzt keine andere Erwartungshaltung. Was mich irritiert, ist, dass quasi die Community das als News wahrnimmt und quasi ihn feiert für seine tolle Berichterstattung und was er da für informative, spannende Videos über Gott und die Welt und YouTube macht. Und sowas aber einfach durchgehen lassen. Also das Video hatte jetzt ein paar mehr Dislikes als andere, aber das lag, glaube ich, vor allem an dem Thema, weil Leute bei Drachenlord natürlich dann immer sofort auf Dislike klicken. Nee, ich glaube, man merkt es in seinen Videos schon. Die sind immer gut mit Dislikes befüllt, das muss man klar sagen. Ich glaube auch gerade, wenn er mal wieder eines seiner, weil gegen Drachenlord hat er ja schon 3 Videos oder so gemacht, immer wenn er ein Ansage-an-Video macht, dann haben die Leute, glaube ich, einfach die Faxen schon dicke. Also, ja, ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass zu sagen, du das auf der einen Seite hast und alle halt sehen, was da für ein Müll-Content einfach produziert wird, der eine klare Agenda verfolgt. Und dann auf der anderen Seite hat er aber bei Artikel 13 ein paar Tweets rausgehauen und sofort wird er in jede Politik-Sendung eingeladen und Politiker hier und da und wow, Herr Newstime, ich gebe dir ein Interview. Ich find das halt sehr problematisch. Muss man sagen, so klar, das ist für mich so ein bisschen, bei Revi war es ja auch so. Revi ist auch so für mich keine Person, die ich in so eine Politikdebatte eingeladen hätte. Aber haben sie nun mal gemacht, aber bei dem habe ich eher weniger ein Problem als bei einem Newstime. Und bei dem ist nicht die Sache, dass er eingeladen wird, das kann man ihm ja gönnen oder so, aber die Tatsache, wie er ja auch Politik gemacht hat, nämlich auch wieder sehr populistisch, auch wieder sehr meinungsgeladen und agendageladen, ist ja das, was wir hier auch kritisiert haben. Lass mal nicht mehr drüber reden. Den Typen immer nur kurz reden, weil sonst kommt mir die Kotze hoch, deswegen lieber das nächste Thema. Ich merke das jedes Mal. Dann lass uns doch direkt noch mal auch eine alte Bekannte hier mit reinziehen. Katja Krasavitsch, es war Muttertag letzte Woche und Katja Krasavitsch hat sich gedacht, heute mal was vom Herzen kommt. Da mache ich mal was Spezielles und hat was gemacht, das ich ohne den Kontext des Rests auch irgendwie ganz interessant fand. Sie hat eine Story gepostet, in der sie quasi am Muttertag ihrem abgetriebenen Kind gedacht hat. Mhm. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, die Story hatte sie bei Promi Big Brother groß aufgedeckt. Also das war, hat sie zurückgehalten, extra für die Staffel. Offenbar, ich will ihr da nichts Böses unterstellen, aber es ist schon sehr speziell gewesen, dass es genau da zu Promi Big Brother revealed wurde als großer und auch groß aufgebauschtes Ding. Und jetzt hat sie dann halt eben diesem Kind gedacht und in einer Insta-Story. Das finde ich auch, also ich kann das verstehen. Also ich bin mir sicher, dass für viele Frauen, die eine Abtreibung hatten oder auch anders irgendwie ein Kind verloren haben, der Muttertag nicht unbedingt der schönste Tag ist. Also ich bin da auch voll, es gab eine Debatte unter meinem Tweet, ich hatte das getweetet, wo es ganz viele, da gab so Mörderin, Hure, Also wieder ganz primitivste Beleidigungen, ja. Aber eben auch dieses Ding, wer abtreibt, ist kein Mensch, ist ein Mörder etc., muss ich ganz offen sagen, nee, also ich bin da voll, ich bin jemand, der da ganz klar sagt, wenn eine Frau für sich entscheidet, ich möchte dieses Kind nicht haben, dann soll sie das selbst entscheiden dürfen und so durchsetzen. Absolut, und auch danach dann diese Entscheidung, ich glaube, das ist eine Entscheidung, die niemand leicht fällt. Ja, da sitzt doch keiner da und denkt sich, und, och, heute mal Abtreibung. Und finde ich auch, also ich finde, kann mir auch gut vorstellen, dass das eine Sache ist, die sie mitnimmt und auch bei so einem Muttertag. Was dann so ein bisschen den Kontrast geboten hat, ist das Foto, was sie dann irgendwie wenige Zeit später am selben Tag ja. gepostet hat. Da sitzt sie halb nackert auf dem Bett, wie immer, ne, hat einfach nur so, wie sagt man, zu diesen kniehohen Strümpfen? Kniestrümpfe? Nee, die heißen doch Overknees. Overknees. Ach so. Ich bin Fashion-Ikone, David Hein weiß doch Bescheid. Da sitzt sie auf dem Bett in anrüchiger Pose und schreibt, wer möchte mich von euch zum Muttertag zur Mutter machen? Also schreibt mich an, wenn ihr mich auch zum Muttertag zur Mutter machen wollt. Und das ist wirklich ekelerregend. Da habe ich wirklich gedacht, so wie kannst du auf der einen Seite sagen, hey, ich habe mein Kind den Fötus abgetrieben und möchte jetzt, dass mich am selben Tag, wo ich gerade noch darüber getrauert habe, angeblich, da muss ich nämlich wirklich dann angeblich sagen, sonst hätte ich nämlich ohne den Kontext nämlich, wär ich da nie irgendwie dagegen geschossen, aber in dem Fall dachte ich mir, was, wie bitter ist das denn? Natürlich ist es so die typische Provokation, natürlich ist es die typische Leier, in die sie auch immer wieder gerät, nämlich alles zu sexualisieren und das immer mit einem flotten oder dämlichen Spruch, aber sowas von unpassend, so unglücklich zu wählen und was ich besonders abstrus fand, darunter zu sehen, wer das liked. Das hatte ich ja damals in der Bestandsaufnahme schon mal gesagt. Aber hier hatte man dann jetzt gesehen, unter den Likerinnen war unter anderem Leonie Lugner. Das ist die Tochter des Baulöwen. Die ist 11. Ja, und wenn man sich so die Bilder der Leute anguckt, du kannst ja auf ihre Follower gehen, das sind kleine Kinder. Im Alter meiner Nichte. Ich kriege auch hier, möchte ich sagen, das Kotzen bei so einer Scheiße, weil sie nicht begreift, dass also das ist als Message einfach beschissen. Ja, zu sagen so, hier, das eine Kind ist abgetrieben, aber wer möchte, schreibt mich gerne an, dann machen wir gleich das nächste, was ich dann wieder abtreibe. Also das geht einfach nicht klar. So. Und dann gab es tatsächlich auch auf Twitter Leute, die sagten, ja, lass die doch machen. Nee, lass ich nicht. Ja, und finde auch immer, das war auch wieder so ein Ding, was auf Twitter immer wieder kam, gebt der Sache doch nicht so viel Aufmerksamkeit, indem du sie weiterteilst. Auch da muss ich wieder sagen, ich glaube, die 10.000 oder 12.000 Leute mittlerweile, die das geliked haben und die das irgendwie auch besprechen, ich finde es wichtig, dass Leute darüber Bescheid wissen, dass sie auch darüber diskutieren. Weniger, dass sie halt so in Beleidigungen verfallen, aber ich finde, es muss zu so einer Scheiße, muss es einen Gegenpol geben, damit ein Diskurs entstehen kann. Deswegen finde ich es immer schwach zu sagen, schweigt doch Dinge, die scheiße sind, einfach tot. Weil Katja also funktioniert Krase, ja nicht, sie Katja ist Krase ja super erfolgreich. Sie wird nicht ohne unser Zutun, wird sie trotzdem riesengroß sein. Das wird sich nicht ändern. Ich wäre gern verantwortlich dafür, Leute groß zu machen, da würde ich das aber erstmal bei mir selber anwenden. Naja, oder so bei so Leuten wie, ne, ich habe das ja in der Vergangenheit immer gemacht, so sowas wie ultralativ zu pushen, wo es möglich aber haben wir auch noch nicht erfolgreich genug gemacht, um sie auf 1 Million Abonnenten zu pushen. Naja, weil so ein Content halt auch nicht auf 1 Million anwächst, aber dann ist es vielleicht. Tja, Grüße gehen raus, Paul und Finn, ihr müsst euch mehr ausziehen. Genau, Grimme Online Award kann man für genau, kann man immer noch abstimmen noch für abstimmen. Die beiden. Jetzt kommen wir mal zu zwei YouTubern direkt. Direkt in einer Woche zwei der größten Skandale und auch dem größten oder zumindest Top 3 Abo-Verlusten in der Geschichte von YouTube. Fangen wir mal mit der größeren Story an. James Charles. Wer den nicht kennt, wir kannten ihn tatsächlich auch nicht. Ich kannte ihn nicht, nee. Der größte Beauty-Vlogger. Und man sagt. Das hast du gerade eben mir auch gar nicht geglaubt, weil ich es vorher schon nicht genau, glauben konnte. Genau, also ich dachte mit der größte Beauty-Vlogger ist gemeint, er ist der größte männliche Mann, der Beauty-Vlogger ist, aber er war tatsächlich der größte Beauty-Vlogger/Vloggerin. Also ist einfach der größte Beauty-Vlogger international. Es gibt ist in Mexiko noch eine Dame, die noch ein bisschen größer ist, aber im englischsprachigen Raum ist er. Genau. Und es ist erschreckender, oder was heißt erschreckender? Das klingt jetzt falsch. Erstaunlicherweise eher so. Ich hatte nämlich vorhin da gesessen und dachte so, ich bin ganz überrascht gewesen, dass diese schwulen Szene auf YouTube so groß ist, denn die Nummer 2 hinter ihm und jetzt die Nummer 1 ist ein Typ namens Jeffree Star, der auch eben keine Frau ist. Und ich hätte vermutet, dass so jemand wie diese Tati Westbrook, zu der wir gleich kommen, dass die eher eben viel größer ist. Also habe ich auch immer nicht im Schirm gehabt. Mit der hatte 16 Millionen. 16 Millionen Abonnenten, riesig und bekannt geworden, dass er als Mann sich schminkt und finde ich toll. Also sehr toll für die Für die schwulen Community vor allem. Ja, also generell so, dass sowohl Frauen als auch Männer sozusagen eben da auch einfach durch, finde ich toll, das ist ja Gleichberechtigung, LGBT-Thema, also ganz, ganz toll. Darum geht es aber auch gar nicht, also indirekt. Und zwar, der Typ ist noch sehr, sehr jung, quasi ich glaube, der ist 19. 19, also ist sehr, sehr früh auch schon erfolgreich geworden. Also als Teenager hat er schon diese Zahlen erreicht. Unter anderem mit einem Mentor, einer YouTuberin, die ist ein bisschen älter. 37. Genau, Tati Westbrook. Bei weitem nicht so erfolgreich wie er gewesen. Also die war 6 Millionen Abonnenten. Muss man dazu sagen, sie war vorher größer und hat ihn dann hat ihn quasi geholfen, hat ihn gepusht. Also es ist im Grunde Lyant und Dougie nur mit anderen Rollen verteilt. Genau. Auf jeden Fall hat die ihn mit groß gemacht und die beiden sind auch super befreundet gewesen und so weiter. Und jetzt kam das große Drama aus dem Nichts. Ein 45-Minuten-Video, das inzwischen auch 45 Millionen Views hat, innerhalb von weniger als einer Woche, wo Tati aufräumt. Sie Das Video heißt Bye Sister. Ja, also sie macht ihn fertig und erzählt quasi alles über ihn, was er für ein schrecklicher Mensch sei. Angefeuert wohl aber, so sieht es zumindest für mich aus, als jemand, der sich jetzt nicht tief da reingeholt hat, angefeuert von einer Sache. James Charles hat Werbung gemacht für eine Vitaminfirma. Die nicht ihre ist. Die nicht ihre ist. Denn sie hat selber eine Vitaminfirma und für die wollte er keine Werbung machen, weil er meinte, dass er seinen jungen Zuschauern keine Vitamine andrehen will. Hat dann aber wohl für Coachella-Tickets Wirklich, die Firma, für die er dann stattdessen Werbung gemacht hat, hat gesagt, so hier, pass auf, du kriegst einen Artist-Pass, weil er auf dem Coachella-Festival im VIP-Bereich sich wohl nicht sicher fühlte. Ja. Ich hatte in einem anderen Magazin gelesen, dass der VIP-Bereich beim Coachella-Festival sei wohl traditionell der dramabelastetste Bereich auf dem ganzen Planeten, weil da diese ganzen Influencer-Dramen und er fühlte sich wohl nicht sicher. Er hatte das Gefühl, bedrängt zu werden von Fans oder anderen YouTubern, die ihn dann belästigt haben. Und dann hat er ein Ticket in die noch höhere Artist Lounge bekommen. Und das dafür hat er Werbung für gemacht. Und die haben halt auch Vitamine, so wie Tati Westbrook, die hatte so eine Vitaminmarke, mit der man dann schöner wird offenbar. Und da ist ihr dann jetzt der Kranke. Da ist ihr der Kranke. Also ist es am Ende des Tages, das finde ich ja dieser Story, das Spannende, geht es einfach nur darum, der Typ, den ich groß gemacht hat nicht für mich Werbung gemacht, sondern für eine Konkurrenzfirma. Ja, ich mach den fertig. Du, Robin, aber da bist du jetzt völlig uninformiert. Fashion-Ikone David Heine hat sich natürlich mehr eingelesen in das Thema, weil ich habe nämlich nicht nur, dass ich ihn nicht kannte, was ich noch faszinierender fand, war, dass in unserem Forum, im Reddit-Forum, die Leute unter dieser News A, zig Kommentare und B, alle so, ja, das war ja klar, das hat man bei James Charles ja schon kommen sehen und dann sagt der andere, ja, aber da wird sich jetzt Jeffree Star ins Fäustchen lachen und ich dachte, wer sind diese Leute und warum wissen unsere Zuschauer Bescheid, wer die sind? Und also die sind riesig, ich glaube, wir sind einfach nicht in der Beauty-Community unterwegs. Die sind da null drin, aber die sind halt nicht nur eben die größten weltweit, sondern eben da gab es wohl noch Vorgeschichten und Tati Westbrook hat am Anfang des Videos halt einen Zusammenschnitt drin, wo sie halt, und das ist clever gemacht von ihr, wo sie all die Situationen zeigt, wo sie über die Jahre immer wieder erwähnt, hey, James Charles ist der Coolste, geht auf seinen Kanal, hier, das ist die Merch, das ist das Merch von James Charles, kauft doch sein Beauty-Kram. Und da muss man schon sagen, also wenn man das sieht, ist klar ersichtlich, also er hat vieles ihr zu verdanken. Und dann, ich verstehe den Gedanken, den sie hat, zu sagen, was ich ihm gegeben habe, das kann ich ihm auch wieder nehmen, oder zumindest es versuchen. Und das sieht man ja jetzt genau das. Ja. Also genau das hat bei den Fans genau, glaube ich, das auch ausgelöst. Hätte sie jetzt einfach nur gesagt, der ist blöd, wär da sicherlich nicht dieser Rückgang gewesen. Aber wenn sie sagt so, hier, guck mal, er ist nicht dankbar. Und es gab noch einen anderen Skandal, nämlich, dass er tatsächlich immer wieder damit hausieren geht, dass er Hetero-Männer gerne schwul machen würde, beziehungsweise die so lange anmacht, bis er sie dazu bekommt, eben Was ich einen verrückten Skandal finde, weil wenn es nicht darum geht, dass er jemanden sexuell belästigt hat oder vergewaltigt hat, sondern nur darum, dass er sich halt an Männer ranmacht, die dann willentlich mit ihm vielleicht experimentieren warum ist das dann, warum ist das ein Skandal? Ja, sie sagen halt, dass es halt uncool ist, dass jemand seine Macht und sein Geld ausnutzt. Im Grunde ist es ja so wie bei Harvey Weinstein, bei den meisten in dieser Position, dass du, wenn du Macht und Geld hast, dass du dann, anders als bei Harvey Weinstein, der ja darüber gesorgt, auch darüber verfügt hat, ob Karrieren zerstört werden oder nicht. Das hat er nicht. Ist es in dem Fall zwar nicht so, aber es ist trotzdem uncool. Also, es ist unmoralisch, sagen wir es mal einfach so. Es ist nicht, ist das so? Also am Ende des Tages zu sagen, also wie gesagt, solange da keine sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung im Spiel ist, sondern es wirklich nur darum geht, dass er sagt, hey, ich bin reich, hey, ich habe viel Geld, hey, hast du Bock mit mir zu schlafen? Und dann jemand sagt so, yo, kauf mir ein Auto und dann mache ich das. Dann genau, ist das also Prostitution. Deswegen sage ich ja, das alleine wäre nicht das Skandal gewesen. Ich glaube schon, dass es auch gerade so in dieser Branche, wo alle so eine weiße Weste haben müssen, weil sie ja auch alle so lupenrein irgendwie sich darstellen. Er war jetzt gerade auf der Met-Gala, wo jetzt alle großen Namen waren. Und ich glaube, da kann man diese schwarzen Flecken auf der reinen Weste nicht gebrauchen. Aber das alleine hätte nicht dazu geführt, sondern es ist eher dieses Ding, sie hat ihn groß gemacht und jetzt. Aber das finde ich so faszinierend, weil am Ende des Tages ist das ja Drama zwischen den beiden. Also ich habe, wie gesagt. Eigentlich schon, ja. Deswegen, also ich kann trotzdem 3 Millionen Abonnenten nicht nachvollziehen. Weil das Ding ist, die Leute haben ihn ja abonniert, weil sie gesagt haben, ich finde deinen Content cool und ich finde, wie du dich schminkst und all die Sachen, da lerne ich was von, finde ich super, machst du besser als jeder andere, deswegen bist du der Größte. Und dann kommt raus, ja, warte mal, aber du hast eine Vitaminfirma promotet, die deiner Mentorin Konkurrenz macht? Nö, jetzt gucke ich mir keine guten Beauty-Tipps mehr an, die ich vorher super fand und gerne geguckt habe. Verstehe ich nicht. Wenn man das jetzt mal ummünzen würde auf Deutschland, wenn jetzt so sich die großen Let's Player verkrachen würden und sagen würden, ey, da hast du jetzt aber nicht Spielkind, sondern Kindspiel promoted. Ich glaube nicht, dass es so einen Aufschrei geben würde. Es ist natürlich verständlich, wenn da 3 Millionen Abonnenten von Teddy Westbrook kommen, die ihre Follower sind und abonnieren, weil sie Fan sind. Aber Szene einfach krasser. Ich habe keine Ahnung. Sie hat ja durch dieses Drama, ich meine, 45 Millionen Views und er hat nur 16 Millionen Abonnenten gehabt. Das heißt, da ist noch viel Raum. Sie hat selber 4 Millionen Abonnenten dazu gewonnen und ist dadurch jetzt auch in diesem Ranking der Top-Beauty-Influencer, glaube ich, auf Platz 7 weltweit. Naja, aber du darfst ja nicht vergessen, ihr Video hat fast 50 Millionen, sein Entschuldigungsvideo, wo er nochmal hat nochmal 2-3 Millionen mehr. Genau, hat auch 50 Millionen Views. Ja, 45 also oder sowas, weit drüber über dem Count, den sie beide an Abonnenten haben. Sprich, da sind jetzt ganz viele draufgekommen, die vielleicht deren Namen vorher noch nicht kannten. Ja, so wie wir. In unserem Forum sagen die Leute, ja, aber Jeffree Star, weil das ist irgendwie, steckt noch hinter Geschichte, denn die weltweite Nummer 2 jetzt wieder Nummer 1? Jetzt wieder Nummer 1 ist Jeffree Star auch ein junger Mann, der sich schminkt und also mit Beauty-Tutorials und Lifestyle-Videos so groß geworden ist, mit Teddy Westbrook wohl Besties ist und wohl das auch mal mit James Charles war, aber dann kam der große Bruch, beide sind nicht mehr befreundet und jetzt sagen die Leute, aha, er hat Teddy Westbrook angestiftet und hat jetzt wohl neulich auch ein Snapchat-Video gemacht, wo er Teddy Westbrook gratuliert hat zu dieser Entscheidung, also Shades gedroppt hat in Richtung James Charles. Robin, wir verpassen so viel. Ich finde das so krass. Also, wir müssen aufhören, so viel zu arbeiten. Das ist das größte Drama der Geschichte auf YouTube irgendwie. Und, wir verstehen es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir verstehen es nicht. Also klar, der Typ scheint ein komischer Typ zu sein, der sich weird verhält. Also sie hat auch eine Geschichte erzählt irgendwie, dass sie dann ihren Eltern vorgestellt hat und er war beim Abendessen bei denen und hat dann die ganze Zeit davon geredet, wie gerne er doch Dicks suckt und das wäre seinen Eltern sehr unangenehm gewesen. Solche persönlichen Geschichten, wo ich sage, so, okay, dann ist er halt. Dann weiß er nicht, wie er sich verhält, aber das weiß ich auch nicht. Also ich habe auch schlechte. David redet auch dauernd davon. Wie er Dicks sagt, ja. Von seinen Sex-Eskapaden, während meine Eltern am Abend pro Tisch daneben sitzen. Das wäre wirklich lustig, wenn das. Das, ich glaube, bei deinen Eltern wäre das, wär das tatsächlich so, dass dein Vater irgendwann mit der Putengabel aufsteht und mich tranchieren möchte. Nein, die würden mitreden wahrscheinlich. Ich wäre wär der Einzige, der da prüde daneben sitzen würde und denke so, oh Gott. Dann können doch die besten Freundinnen die beiden mal einladen. Ja, da möchte ich gerne Geschichten hören. Ja, es gab eine andere große Geschichte, die ein bisschen widerlicher war und nicht zu ganz so viel Abo-Verlust geführt hat. Aber prozentual ähnlich. Ja, prozentual ähnlich. Und zwar Pro Jared, das ist ein Gaming-Kanal, ein Gaming-Typ, Gamer, der hat viel gestreamt. Hat viel gestreamt, ne? Auch, genau. Ist auch schon. Mit wem war der verbandelt? Weißt du das? Nee, aber ich glaube, so über drei Ecken auch mit den Game Grumps, weil die spielen in dieser Story auch eine Rolle. Okay. Game Grumps ist auch ein sehr, sehr großer Gaming-Content-Kanal. Mit meinem ehemaligen, das war einer meiner Lieblingskanäle, war Ego Raptor damals. Und der ist da irgendwie immer noch Teil des Ganzen. Genau, auf jeden Fall, was ist passiert? Er hat sich von seiner Frau scheiden lassen oder sind dabei, sich scheiden zu lassen. Und das hat er auf Twitter angekündigt, hat in dem gleichen Prozess seine Ex-Frau geblockt. Seine Ex-Frau hat dann öffentlich gemacht, yo, ich weiß nicht, was er jetzt gerade für ein Statement rausgehauen hat zu unserer Scheidung, aber hier sind die Fakten. Ich habe rausgefunden, dass er mich mit Commander Holly, einer weiteren Influencerin, Streamerin, die ebenso die Ex-Frau ist von einem der Typen von Game Grumps, also vier YouTuber sind hier oder vier Influencer sind hier involviert in einer Dreiecksbeziehung, hat mich betrogen. Ich habe Beweise und sie hat halt in ihrer ersten Twitter-Nachricht auch direkt gesagt so, Commander Holly, die war's. Die hat mit meinem Mann geschlafen hinter meinem Rücken über Monate lang und ich habe die ganzen Beweise, ich habe Nacktfotos, ich habe Chatnachrichten, ich habe Dickpics, ja. Ich habe es alles. Da muss man jetzt erstmal in erster Linie mal sagen, so ist nicht cool, aber ist halt so ein privates Ding auch wieder, wer da wen betrügt, das kann die Öffentlichkeit eigentlich egal sein, auch wenn sie es in die Öffentlichkeit tragen, aber da würde ich jetzt als Abonnent nicht sagen, Moment, der Content wird plötzlich schlecht, da deabonniere ich. Was dann aber dramatischer wurde, war, dass die Frau auch leakte, dass Pro Jared Seiten pflegte oder auch so Unterforen, in denen er sich von Minderjährigen Nacktfotos schicken lässt. Oder also von den Seiten habe ich gar nichts gehört, aber es gab auf jeden Fall dann mehrere Leute, die gekommen sind und meinten so, hey, übrigens, das scheint nicht die einzige Person gewesen zu sein, die er Nacktfotos geschickt hat. Und dann kam so ein ganzer Schwall an Leuten raus. Andere Frauen, die sich quasi seiner Frau quasi Sympathie gegenüber geäußert haben und gesagt haben, hey, sorry, dass ich dir nicht Bescheid gesagt habe, aber er hat mir auch schon mal Fotos geschickt. Und dann ist eine riesige Datenbank aus Fotos. Also wer den Penis dieses Mannes sehen möchte, das geht jetzt. Und zwar in ganz vielen unterschiedlichen Einstellungen. Ja, aber bitte googelt nicht danach, weil sowas ist ehrlich bitte, gesagt bitte ziemlich, nicht. Ne? Also es ist auch immer noch eine Grenzüberschreitung, wenn man auch danach sucht, finde ich. So, das gehört sich einfach nein, nicht. Auf jeden Fall. Das Ding ist, also du musst schon echt sehr selbstbewusst sein, finde ich, wenn du als Person des öffentlichen Lebens, der öffentlich mit seiner Beziehung prahlt und öffentlich seine Frau auch promotet, dann Nacktbilder mit dem Gesicht drin ungefragt an Fans schickt. Also, dass das nicht früher irgendwie rausgekommen ist, finde ich auch mega skurril. Auf jeden Fall, jetzt gibt es ganz, ganz viel Content, ganz viele Leute und eben auch Chat-Nachrichten und so weiter, wo ihm vorgeworfen wird, er hätte quasi Minderjährige versucht anzuschreiben und ihnen Nacktbilder und was weiß ich alles von denen zu bekommen und hat selber Nacktbilder hingeschickt und so. Ja. Und da ist tatsächlich das Spannendste passiert, was ich je gesehen habe in einer Community. Und zwar würde man ja meinen, dass es irgendwie Fans von ihm gibt und Fans von ihr. Und die sich jetzt irgendwie so bekriegen. Ähnlich wie man das bei einem James Charles oder Teddy Westbrook sieht. Ne? Leute, die halt sagen so, hey, ich bin auf der Seite, keine Ahnung. Bei ihm hat sein gesamtes Subreddit, hat auch ein Subreddit, ihn raus. Nur die Besten haben Subreddit. Die haben ihn rausgekickt. Stimmt, die Moderatoren haben ihn aus seinem eigenen Forum und haben das eigene Forum zu einem Anti-Jared-Forum gemacht. Das ist ja krass. Und haben nur noch Posts, überall, jeder hat nur noch Posts gepostet, wie scheiße sie ihn finden. Alle haben die abonniert. Es gab einen Countdown, quasi ein 900.000 Abo-Countdown, weil er hatte halt vorher über 1 Million, dann haben sie runtergezählt, inzwischen ist er irgendwie bei 800.000. Ja. Und der ist auseinandergenommen worden von seiner Community. Ja. Also die haben ihn in Grund und Boden gehatet. Und ich glaube, ein James Charles, der kann zurückkommen. Der kann nochmal Content machen. Wir haben ja vorhin geguckt, er ist jetzt gerade beim Abo-Counter. Vorher war es ja so, es gab ja überall diese Live-Sub-Counter, wo man sah, dass das bei ihm schneller gefallen ist. 1,2 Millionen Abonnenten an einem Tag hat er teilweise verloren. Ja, genau. Und jetzt gestern war der erste Tag, wo er wieder grüne Zahlen hatte. Hat er zwar nur 500 Abonnenten gemacht an dem Tag, also plus minus sozusagen. Aber er geht wieder in den positiven Bereich. Und ich glaube, der macht da einfach Content mit Beauty-Sachen und so weiter. Das wird viele geben, die das nicht mitbekommen haben und einfach sagen, so, ich finde halt seine Schminkvideos cool, interessiert mich nicht. Aber diesem Pro Jared hatte ich das Gefühl, der kann nie wieder sein Gesicht zeigen. Das werden die ihn nicht Du wirst vergeben. Diese Bilder kriegst du aus dem Internet nicht gelöscht und du kriegst diesen Skandal nicht raus. Also, weil hier sind ja zwei Sachen. Es gibt gerade im noch relativ prüden Amerika ist ja schon so, ne, Betrügen, ist das nicht eine Sünde, Todsünde, oder die Frau des Nächsten zu begehren? Alles des Nächsten zu begehren, ist, glaube ich, steht in 10 Geboten, David. Du musst mehr von diesen Bible-Influencern auf YouTube gucken. Das sollten wir machen, ja. Leider löschen die jetzt gerade schon ihre ersten Videos. Dieses Video Böhmermann hat ja jetzt diese. Ich hab das Gefühl, dass das Team von Böhmermann diesen Podcast gehört hat und basierend auf deiner Story gesagt hat, da machen wir jetzt ein Video zu. Ich bin mir relativ sicher, dass der Böhmermann fast alle Themen von uns bezieht. Aber so sind wir ja. Freigebig und offenherzig. Jedenfalls haben die jetzt dieses Video gelöscht, wo sie sagen, dass Pornos zu Pädophilie und so Sachen führen. Deswegen kann ich leider nicht mehr so viel Sachen gucken. Aber ja, also ich glaube, dass die da schon alleine sagen würden, puh, nee, dem gucken wir nicht mehr weiter. Aber dann auch noch dieses Kinderpornografie-Ding, also was zur Hölle. Ne? Also nachweislich, es ist anders als bei Lord Abaddon, den wir jetzt die letzten zwei Folgen hatten, ist es hier nachweislich mit Screenshots und ganz vielen Opfern, die quasi das auch belegen können. Und da gibt es nichts mehr wegzudiskutieren. Ja. Wer jetzt sich selber wegdiskutiert hat, David. Wow. Also, obwohl du so müde bist, kommen hier die Überleitungen, bam, sie schießen einfach aus dir raus. Die Lochis hören auf, David. Die Lochis sind, es ist zu Ende. Ich muss sagen, nach Waititi und dem Wir hören auf und sind dann doch wieder gekommen von Ape Crime und den Außenseiter natürlich auch, die aufgehört haben. Mhm. Und Giga, die sich selbst gelöscht haben. Giga, würde ich sagen, steht noch überall denen, was Größe und Relevanz angeht. Aber die Lochis sind auf jeden Fall YouTube-Urgesteine, inzwischen erwachsen, angefangen mit irgendwie 13. Durchgehend online, war das nicht ihr Hit? Die sind halt eine der wenigen so YouTube-Gruppen noch, neben Worldwide Wohnzimmer, die bekanntesten YouTube, sie haben jetzt auch 1 Million Abonnenten geknackt, die bekanntesten Zwillinge auf YouTube. Und Lena und Lisa hören auch auf mit TikTok, ne? Echt? Mhm. Ist das wirklich stimmt? Das habe ich vor 2 Wochen irgendwo gelesen. Ach, echt? Ja. Krass. Das ist eigentlich noch größere News. Es werden sagen, mit den Außenseitern Waititi, Ape Crime und den Lochis, das sind so diese Boybands quasi, ne? Also so, die kannte man halt egal. Zu jedem Zeitpunkt von YouTube wusste man, wer die sind. Die sind aufgetreten auf Bühnen, haben Songs rausgebracht und waren wirklich so die YouTube-Boybands irgendwie. Mhm. Also Außenseiter jetzt ein bisschen weniger Boyband, aber auch mit der Gang-Tour und so weiter waren die auch in solchen Sachen involviert. Und von denen ist wirklich jetzt nur noch Ape Crime übrig. Und die hatten ja auch mal kurz einen Punkt, wo sie aufhören wollten. Ja. Aus dem gleichen Grund, wie die Lochis jetzt auch übrigens. Das ist das Skurrile. Die aufhören müssten, weil sie nur Müll produzieren seit Jahren, sind die als letztes übrig geblieben sind. Das ist bitter. Wobei man sagen muss, bei den Lochis, du musst ja 15 Minuten durchstehen, um am Ende zu erfahren, dass sich so viel eigentlich gar nicht ändert. Das ist nämlich das Ding, genau. Sie haben es groß angekündigt, sie haben ein Video gemacht. Das muss man sagen, ist auch ganz spannend produziert. Sie haben quasi so eine Mini-Doku über ihr Leben produzieren lassen. Wo sie über sich selber reden. Und also die Loche, das ist so, dass wir, wenn du dich hinstellen würdest, also Robin Blase ist voll der coole Typ. Das ist so. Ich habe so ein Interview mit mir selber gefühlt. Ja. Also damals. Was ich besonders an mir mochte, war. Ja. Ich mochte das Video vor allen Dingen für, ich bin ja, einer von beiden ist ja wirklich nicht, das habe ich schon mal auf Twitter auch gesagt, der twitterte nämlich immer wieder so Glückskicksprüche, aber so verworren und bullshittig, dass ich ihm mal geschrieben habe, das ist die wirste Scheiße, die ich seit langem gelesen habe. Und auch in diesem Video habe ich mir jetzt wieder so extra Zitate rausgeschrieben gehabt. Ich wollte es nämlich erst twittern, dachte dann aber, ach komm, lässt du den ihren Abschied. Aber es war so, Also da gehen schon zwei große Poeten, wie ich finde, in den Äther. Leider verliert Deutschland, vor allem die deutsche Sprache, da zwei große Künstler. Nichtsdestotrotz, weil er sagt so, also so, ja, also wir waren schon zwei Pioniere, also mit so die Ersten, also so, also von der Krassigkeit. So die, so, die angefangen haben, so am Anfang. So. Und also wirklich, also da dachte ich so, dann nimmt man das doch nochmal neu auf, wenn du so eine reale Doku haben willst. Aber nee, haben sie nicht gemacht. Das war real. Was sie jetzt wohl machen, ist nicht mehr als die Lochis auftreten. Der YouTube-Kanal wird wohl auch beendet. Sie haben gesagt, sie laden noch ein letztes Video hoch. Aber sie werden beide als Solo-Künstler. Also, Musiker. Jetzt Musiker. Wenn man, ihr habt euch sicherlich immer gedacht, die Lochis, zwei begnadete Sänger mit zwei großartigen Stimmen. Wer kennt nicht Ich mag Milfs. Ja. Und ich mag Milfs, ich mag sie gern. Ja. Ich möchte sie gern. Gut, nun leben wir in einer Zeit, in der Autotune quasi allen die Karrieren schafft oder rettet. Und die beiden haben sicherlich irgendwie schon auch was vor sich. Aber es ist gewagt zu sagen, ich werde jetzt Musiker, obwohl du das, ne, weil das ist, damit sind sie nicht die Ersten, die damit auf die Fresse gefallen sind. Im Fall von Whitey zum Beispiel, der TC, derjenige, der es auch versucht hat, noch zu schaffen. Bei Ogus ist ja raus. Der hat seine eigene Firma gegründet. Os. Wird er nicht Ogus gesprochen? Hm. Nee, okay, Os. der Os, der hat es gar nicht erst versucht, weil er gleich gesagt hat, er probiert es eben anders. Und der Phil macht das richtig gut, aber Phil hat halt einfach ein wahnsinniges Talent. Und TC, der guckt vor sich hin. Ich weiß gar nicht, ob der noch YouTube macht. Der macht noch YouTube. Ich habe das neulich mal geguckt, weil ich das, weil in der Phase, wo Phil wieder zurückkam, hat nur Os quasi mit ihm vor der Kamera gestanden. Also ich fand es sehr interessant, dass, obwohl es mal drei waren, gefühlt nur einer eben die Props gibt und eben so unterstützt, so auf diesem Weg zurück, jetzt in diese Videophase. Da hatte Os immer mal wieder in Videos mit. Ich weiß nicht, was die Videos, wie die zueinander stehen, aber das ist eine gute Frage, aber deswegen hatte ich geguckt und hatte dann gesehen, dass der TC immer noch Videos macht und dass die zum Teil ungefähr so gut geklickt werden wie die Videos von Saraza. Und mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Also er ist nie groß durchgestartet. Und ich finde schon, dass das immer so ein Ding ist, wo, also entweder du hattest eine Gruppe, wo eh nur einer der Charismatische war, dann passt es manchmal. Aber wenn du als die Lochis bekannt warst und hauptsächlich durch Videocontent bei einer sehr jungen Zielgruppe, dann zu sagen, wir splitten diesen Namen auf, sind plötzlich Heiko und Roman Lochmann und begeben uns zu einer Zielgruppe, weil sie dadurch natürlich auch den Schritt in die Erwachsenenrichtung machen wollen, die eben die beiden nicht kennen, mit ihnen nicht groß geworden sind. Und dann sind sie plötzlich in einem Umfeld, wo echte Sänger auch mit dabei sind. Finde ich gewagt, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Also vielleicht verdoppeln sie einfach ihre Ticketverkäufe. Weiß sowieso keiner der Zuschauer, wer ist. Und also der mit weniger Akne ist der andere. Ich würde das gemein. Ich bin doch der Gemeine von uns beiden. Also das ist ja deswegen, wie zu sagen, David, du bist groß. Deswegen muss ich es einmal kurz entkräften. Nee, also das, ich wünsche den beiden alles Gute, ich weiß es nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Also Solo-Künstler zu werden ohne den YouTube-Content, da bin ich ja mal gespannt, was sich von alleine trägt. Ja. Also die beiden sind halt so als die lochigsten Institutionen, ob sie alleine, also generell auch von den erfolgreichsten Bands der Welt. Leute, die als Solo-Act sich quasi danach aufgesplittet Michael haben. Michael Jackson. Da gibt es ein paar, die erfolgreich wurden. Robbie Williams. Ein paar, die aber auch nicht erfolgreich wurden. Punkt. Mehr weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt. Und was man dazu sagen muss, die sind ja nicht als Musiker unbedingt erfolgreich geworden, sondern als Influencer, als YouTuber, die auch Songs gemacht haben und wo dann die sehr jungen weiblichen Fans in vielen Fällen halt dann zu den Konzerten gegangen sind, weil sie halt die Songs cool fanden und die Jungs lustig und sie wollten Autogramme und Fotos machen und so weiter. Ob das jetzt auch funktioniert, da Songs ins Radio zu bringen und quasi ohne YouTube-Support diese Zielgruppe auch mitzunehmen, die werden ja auch älter. Also du kriegst ja noch über YouTube keine neuen jungen Mädchen mehr. Das heißt, du musst ja die jetzt immer älter werden, auch irgendwie mitnehmen. Und es ist ja üblicherweise so war es ja auch bei mir als Kind. Es gibt Sachen, die ich früher geguckt oder gehört habe, für die schäme ich mich heute einfach. So, das ist ja manchmal so, wo man dann merkt so, was fand ich denn damals gut? Es gab einen ganz interessanten Artikel, worauf würde ich noch gerne zu sprechen kommen, der Moritz Meyer, du kennst ihn auch, ein Freund von uns, der auf Facebook hat einen Artikel geschrieben, einerseits, um mal den Eltern zu erklären, warum rasten eure Kinder eigentlich gerade aus, wer sind diese Lochis? Und hat aber auch selber gesagt, weil bei dem muss man dazu sagen, der war früher bei Mediakraft und die Lochis waren ja das Flaggschiff eine ganze Zeit lang. Die sind ja noch, glaube ich, mit zu den letzten. Ja, die waren noch ganz lange da noch die, die nicht abgesprungen sind. Also eins kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht loyal sind. Vielleicht hatten sie aber auch einfach einen Vertrag, der, wo es sich nicht gelohnt hätte, was anderes zu machen. Und der schrieb, das sei ein herber Schlag für YouTube Deutschland. Und ich hatte ihm dann darunter geschrieben, dass ich das nun wirklich nicht unterschreiben kann. Also auf der einen Seite sehe ich es nämlich wie du. Ich denke mir auch so, ich fand ihren Content nie cool und bin da weit davon entfernt zu sagen, da möchte ich jetzt nachtreten, weil sie, wenn man das vergleicht mit diesem ganzen anderen Müll, der zum Teil existiert, dann war das immer noch überdurchschnittlich gut. Aber ich glaube, man tut YouTube-Deutschland auch keinen Gefallen, wenn man immer wieder solchen Content, denn so gut war ihr Content dann eben doch nicht, hochjazzt und sagt, so, das ist ein herber Schlag, weil der herbe Schlag ist tatsächlich eher, dass Content wie der ihre noch zum besten Content gezählt. Und das war auch nur, weil er der sichtbarste ist. Und der eigentlich gute Content, so nehmen wir zum Beispiel mal den Changeman als Beispiel. Oder nehmen wir mal journalistisch recherchierte Sachen. Was ja eine ganz andere Art von Content ist. Also eigentlich muss man die beiden, kann man die beiden ja gar nicht damit vergleichen. Also der eine macht Kurzfilme, der Rest ist redaktioneller Content. Das, was die machen, Unterhaltung ist es trotzdem alles, Robin. Ja, aber es ist Unterhaltung für 14-Jährige. Eigentlich müsstest du sagen, okay, können sie mithalten mit den Backstreet Boys? So, das ist eher die Frage. Die haben ja nicht nur Musik gemacht, sondern die sind ja auch einen Tag bei McDonald's sein. Und so, du hast eine Weile lang nicht reingeguckt, glaube ich. Aber ihre Musikvideos waren immer nur so alle zwei Monate mal eins. Da war sehr viel auch der typische Kram, den die anderen auch machen. Challenge hier, zwei Tage da eingesperrt, drei Minuten auf den Kopf hauen und sich wundern, warum man da eine Beule hat. Ich glaube, das war jetzt nicht. Aber ja, also ich weiß, was du meinst. Aber es ist eine andere Art von Content, die ihre eigene Zielgruppe hat. Und die Zielgruppe ist halt tendenziell um einiges jünger. Und deswegen bin ich halt eher gespannt, wie sich das übersetzen lassen wird ohne YouTube. Also klar, die Social-Media-Accounts haben sie trotzdem noch. Das ist so. Aber mal gucken. Aber ich sehe es auch so, dass es jetzt nicht unbedingt ein großer Schlag gegen YouTube Deutschland. Ich glaube, es ist ein großer Schlag gegen, was können junge Menschen denn heutzutage auf YouTube noch gucken, außer den richtig krassen Müll. Mhm. Weil es gibt eben niemanden mehr, wie du sagst, das ist leichte Unterhaltung. Das hätten wir mit 14 vielleicht auch geguckt und cool gefunden und uns dann geschämt, später dafür geschämt. Aber das ist jetzt, ich finde, da ist noch ein ganz weiter Weg zu dann na Katja Krasavitsch oder einem Tanzverbot und Drachenlord, Herr Newstime, Gurkensohn oder eben halt auch zu einem ApoRed und was weiß ich. Das ist nochmal ein ganz anderer Abstand. Und das sind halt die heute bei den Kids geguckt werden. Und in dem Sinne, finde ich, ist es schon ein Verlust für YouTube, weil umso mehr von diesen alten Hasen wegbrechen, die junge Menschen noch mit Unterhaltung erreicht haben, umso mehr kommen die nach oben, die wirklich nur noch Abfall produzieren. Und die beiden haben halt auch immer dafür gesorgt, dass die Videos gut aussehen. Also die haben sich schon relativ schnell produktionell richtig gut. Die haben sich immer Hilfe geholt, weil sie halt auch einen Anspruch zumindest optisch erfüllen. Haben eine Firma gegründet, Vibe Brothers, eine Agentur, Produktionsfirma, irgendwas in die Richtung. Krieg an, das wusste ich nicht. Das steht auch am Anfang von dieser Doku. Es steht eine Vibe Brothers Produktion. Ich kann noch nicht lesen. Ja, das Spannendste bei Wright Brothers fand ich, das finde ich, war die lustigste Werbekampagne aller Zeiten. Die haben diese Firma gegründet hier in Berlin, wo die eigentlich in Köln wohnen, glaube ich. Und hier in Berlin gab es mehrere Litfaßsäulen und Poster und so weiter, die mir begegnet sind, wo einfach nur Wright Brothers drauf stand und mehr nicht. Also, das heißt, ohne Kontext, dass du wusstest, wer die sind, war es irgendwie so, okay, was soll ich denn jetzt damit? So, ich kannte das halt, weil ich wusste, dass die beiden die gegründet haben, aber alle anderen haben wahrscheinlich so gedacht, ja gut, soll ich das jetzt googeln und dann, was habe ich dann noch? Macht doch keiner. Um quasi eine Marketingfirma zu gründen, eine Marketingaktion zu starten, die völlig undurchsichtig ist und keine Ahnung, was sie damit bezwecken will, fand ich lustig. Vor allem, ich fand es so geil, dass sie out of home Litfaßsäulen Werbung gemacht haben, um ihr digitales YouTube-Ding zu starten. Ja. Ich wünsche ihnen da alles Gute. Vielleicht machen sie auch einfach die Firma und leben davon und so. Kann ja auch sein. Ich habe noch eine News. Wir hatten ja letzte Woche unsere Instagram- bzw. Twitch-Influencerin oder Livestream-Influencerin der Woche, die sich von dem Oktopus hat aufessen lassen. Danke da nochmal übrigens an die Zuschauer, die uns aufgeklärt haben, dass es Krake und Oktopus beides gleichzeitig dasselbe Tier beschreibt und dass Tintenfische der Begriff der Oberklasse dieser Tierart ist. Und es gibt dann noch die Kalmare und das andere ist Kalamari. Sepien. Und Sepia und ja, ist, also wir kriegen schon. Es ist aber auf jeden Fall vielen Dank an die Person, die das auf Reddit aufgeschlüsselt hat. Genau, jetzt haben wir die neueste, wir machen es für die Klicks, zwei Fälle sogar. Nämlich einmal, lass mal für die Klicks eine Statue zerstören. Mhm. Und die 200 Jahre alt ist und in Warschau steht. Ja, genau. Eine Influencerin, 6000 Follower auf Instagram, hat sich gedacht, yo, ich brauche mehr Follower, ich brauche mehr Klicks. Was kann ich machen? Ich nehme einen Hammer mit raus an ein Wahrzeichen hier in Warschau. Und schlägt ihr die Nase ab. Genau, so eine Statue so eine, hat die so eine Nase. Weibliche Statue. Genau, guckt, lächelt in die Kamera, sagt, ja, huhu. Und das finde ich das Absurdeste daran, ne? Statt zu sagen, so, man sieht nur die Hand oder so, aber klar, dann wird sie ja nicht größer. Denn also sie guckt wirklich nochmal, ja. Checkt nochmal in die Kamera, guckt da rein, sagt, so, nimmst du schon auf? Ja, so, du nimmst schon auf, dann dreht sie sich um und schlägt dieser Figur die Nase ab. Genau. Riesenaufschrei gegeben. Die Leute haben auch ihren Instagram-Account zugespammt. Ja. Auch derjenigen Person, die das aufgenommen hat. Beide haben die Kommentare mittlerweile abgeschaltet und sind nicht viel größer geworden gefühlt. Also ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ich habe wohl zu spät geguckt, aber bei 6000 Abos steht die Dame. Also es hat sich nicht großartig entwickelt zu vor ein paar Tagen, als ich geschaut hatte. Aber das ist die Frage, was, also ob das schon jemand an die Polizei geschickt hat, weil das ist halt einfach Nein, weiß nicht, wäre da in Polen irgendwie vielleicht jetzt für Vandalismus, aber immerhin die Klicks. Es für gibt die noch, Klicks? Für die Klicks, das gibt es bestimmt schon als Merch, aber das sollte eigentlich das Lästerschwestern-Merch sein, einfach so für die Klicks. Oder wir laden uns jede Folge lang Folge Malte ein, der für die Klicks sagt. Ja. Es gibt noch einen weiteren Fall, wo jemand sich für die Klicks gedacht hat, yo, ich habe eine coole Idee für meinen Snapchat-Account. Mega gute Idee. Und zwar ich habe doch ein Kind. Ja. Was kann man damit machen? Was für guten Content. Süße Baby-Videos. Gibt schon viele von. Ich brauche irgendwas Gutes für meinen Snapchat-Account in Amerika. Ein Typ, ich glaube Florida sogar, hat sich jemand gedacht, weißt du, was ich mache? Ich nehme eine geile Snapchat-Story auf, nehme meinen kleinen mein kleines Baby, kleinen Sohn in seinem Maxi-Cosi mit in ein Pfandleihhaus und versuche ihn zu fänden. Zu versetzen, ja. Und ich filme das und man geht da rein und sagt halt zu dem Typen in dem Laden so, hey, weißt du was, mein Sohn, der sitzt so zu Hause rum, also liegt nur rum, der macht nichts, ich brauche den nicht, ich brauche aber dringend Geld, könnt ihr den nicht einfach mal hier bei euch verkaufen, was ist denn der Wert? So, das fand der Besitzer von dem Laden gar nicht lustig, weil es wohl sehr ernst wirkte. Und hat dann sofort die Polizei gerufen, weil er halt dieses Kind in Gefahr gesehen hat. Die Polizei war dann not amused, als sie den Typen trafen. Der meinte so, Leute, chillt mal. Das war doch nur für meinen Snapchat-Account. Ich wollte einen geilen Prank filmen. Dem Sohn geht's gut. Lasst mir doch die Klicks, bitte. Ja. Und ja, die Polizei hat dann nichts gemacht, weil sie auch gesehen hat, dass es dem Kind wohl wirklich gut ging. Es war wirklich nur ein Prank anscheinend. Aber ja, Props gehen raus an den Besitzer von diesem Pfandleihhaus, der gesagt hat, da rufe ich doch lieber mal die Polizei. Ich möchte auch hier mit unserem Schlachtruf der Woche, ich möchte kotzen, dieses Thema beschließen. Das wäre auch ein gutes Merch, David. Wir brauchen Merch mit solchen. Lästerschwestern-Merch. Ja, ich habe schon häufiger mal, früher war es ja mal so, dass auf meinem Kanal ich wirklich überlegt habe, was kann man machen. Und ich ja nie darauf gekommen bin. Deswegen ist ja dieses Buch dann entstanden, unter anderem. Aber, also nicht nur deswegen, aber, ne, es war die beste Option. Ich brauche Merch, was kann ich verkaufen? Schreib mal ein Buch. Ich schreibe aber 6 Monate lang ein Buch. Das ist der einfachste Weg zum Erfolg. Ich könnte mein Gesicht auf ein T-Shirt drucken, so wie alle, und das dann irgendwo in Polen oder Swaziland produzieren lassen, aber nein. David, ich muss was gestehen. Ich habe neulich Werbung für ein anderes Buch gemacht. Und nicht für dein Buch. Bye, Brother. Bye, Sister, wäre eigentlich bei Lästerschwestern auch sehr angebracht. Das waren alle Themen für die Woche. Ich habe noch eine. Eine Sache habe ich noch. Eine. Und zwar, ich habe das ja neulich schon mal angesprochen, auch in dem Podcast, dass ich einer der führenden Top-Manager in Deutschland bin. Das hatte die Albright-Stiftung festgestellt, dass ich unter den Top 3 Managern in Deutschland bin, weil ich so viele Twitter-Follower habe. Mhm. Ist das jetzt Selbstbeweihräucherung? Ja, auf jeden Fall. Kommt jetzt kommt aber was. Weil die Horizont, wirklich eines der führenden Werbermagazine neben der W&V, glaube ich, in Deutschland, hat einen Artikel geschrieben, diese Agenturchefs geben auf Twitter den Ton an. Und da bin ich tatsächlich der erfolgreichste Social CEO einer Agentur in Deutschland. Echt? Aber nicht, beim letzten Mal war doch Etienne noch vor dir, oder? Das war, glaube ich, bei Forbes Österreich war. Aha. Etienne vor mir. Da waren wir auch die größten Gründer Deutschlands bei Forbes Österreich. Bei der Allbright-Stiftung war ich der Top-Manager und bei der Horizont bin ich jetzt der erfolgreichste deutsche Agenturchef. Mega. Ja. Ja. Also, um es nochmal zu erklären, das ist so skurril, weil das ist ja wirklich ein renommiertes Magazin. Ich hoffe wirklich, dass es dann demnächst einen Artikel gibt, in dem steht, Podcaster, die mit jemandem befreundet sind, der erfolgreichste Social-Media-CEO ja. in Deutschland sind. Weil dann bin ich ja auf Platz 1. Mega. Also, um das Geheimnis zu verraten, dieser Premium-Journalismus entsteht dadurch, dass die halt einfach Twitter crawlen, um zu gucken, wer am meisten Follower hat an und Leuten. Bei dem steht CEO. Genau, bei denen, das einzige Kriterium. Das heißt, du könntest jetzt irgendwie der Geschäftsführer von der Deutschen Bank oder der Deutschen Bahn oder Telekom oder, keine Ahnung, fällt mir noch irgendein anderes unter, halt, Siemens und Mercedes-Benz sein und so weiter. Aber solange du nicht CEO in deinem Profil drin hast, finden die dich nicht. Du gehörst jetzt halt leider zu den Leuten, denen ich früher mal ausgelacht habe, weil sie Entrepreneur und so eine Scheiße da drin stehen haben. Aber ich habe das da wirklich jetzt auch nur noch drinstehen, weil ich denke, es ist einfach so lustig und es geht immer weiter. Also es ist jetzt das dritte Mal, dass ich auf irgendeiner Liste stehe, wirklich als erfolgreichster irgendwas, einfach nur, weil ich halt, ich empfehle das allen Influencern. Ja, Schreibt bitte alle CEO, Geschäftsführer, Gründer, Entrepreneur in eure Bio rein und dann gibt's bald diese Listen, wo wirklich nur noch so Julian Bam, Gronkh, alles die erfolgreichsten Top-Manager Deutschlands. Das möchte ich gern sehen. Weißt du, was bei mir in der Twitter-Bio steht? Nee. Kann nix, aber davon viel. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Ja. Schaltet doch nächste Woche wieder ein, wenn wir vielleicht zu den Megastars auf Social Media gehören. Weil wir schauen, ich werde auf jeden Fall noch ein größerer Star sein, weil ich zum ersten Mal seit 6 Monaten ein Video hochgeladen habe. Ja, ich arbeite gerade. Nee, ich lüge. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen Pause gemacht nach den letzten beiden. Aber du hast ja wirklich was rausgehauen jetzt in letzter Zeit. Das hat mich auch ein bisschen geschlaucht, muss ich sagen. Deswegen jetzt brauchte ich mal eine kurze Kreativpause. Ich habe aber auch schon wieder angefangen, Texte, an denen ich dann weiterschraube. Und dann kommt bestimmt im September irgendwas Neues. Ja, geht wählen, 26. Mai. Muss man jetzt auch schon sagen. Tschüss.